Ja, ich bin voreingenommen, aber ich würde sagen, klare Kaufempfehlung. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum 118. Connencast. Heute geht es um den neuen Sondermann Aufgewacht, Kokoro, Ausrufezeichen. Und mit dabei sind auch die beiden Personen, die, naja, maßgeblich mit an diesem Sonderband beteiligt sind. Ich begrüße unter anderem Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Genau, zu dritt schauen wir uns heute mal diesen fulminant vollgepackten Sonderband an, bei dem es sich natürlich um Kokoro Mori dreht, den schlafenden Kokoro. Und manchmal ist er in diesem Sonderband auch erstaunlich wach, muss man dazu sagen. Ja, der Band erschien am 2. November 2018 bei EMA. Wie sollte es anders sein? Für 6 Euro ist er erhältlich und enthält wieder zahlreiche Kapitel. Natürlich rund um Kokoro. Conan ist auch mit dabei, so häufig. Ja, wir schauen uns mal das Cover an. Ist auch ein etwas älteres Motiv aus einem Fall, der auch in diesem Band abgedruckt ist. Ja, ansonsten relativ ähnlich zu den vorigen Bänden mit diesem Sticker, der auf dem Conan-Logo drauf gepappt wurde, sozusagen. Aufgewacht, Kokoro. Ja, wie gefällt euch das Logo? Habt ihr da auch eure Finger im Spiel gehabt? Ich denke nicht, oder? Nein. Oder du, Lasse, vielleicht? Heimlich da mit Steffen geplaudert? Nein. Nein, okay. Schade. Was ich aber mal sagen möchte, weil ich das, ich hatte schon länger nicht mehr die Gelegenheit, was zu sagen. Ich finde das alles etwas kurios mit diesen Titeln. Also, wir haben angefangen, die erste Kuriosität fiel ja an mit Shinichi Returns, ne? Das R von Returns war ja damals klein geschrieben. Ja, wir erinnern uns. Dann kamen immer mehr Satzzeichen hinzu. Jetzt sind wir bei Komma und Ausrufezeichen. Wir hatten schon das Und-Zeichen. Ich weiß nicht, ob das so... Es wird bunter, es wird bunter. Ja, Moment mal. Bei Shinichi Returns war das S klein geschrieben? R wie Roberta. Roberto Blanco. Und das E war auch umgedreht, nicht wahr? Oder ja, war das nur... Nee, das E war umgedreht, aber das R war nicht klar. Ja, aber nicht im echten Text, ne? Also, ich meine, der offizielle Titel war ja mit einem normalen E. Ja, wo? Auf dem Cover nicht. Im Text dann. Nee, im Titel. Der auch offizielle Titel. Das war ja das Kuriose. Danke. Ich habe dann auch damals nachgefragt bei Edmund, wie denn der Titel offiziell richtig beschrieben wird. Weil damals bei Amazon war ein kleines R, aber das Cover hat, danke Lasse, ein großes R. Und man sagt mir immer, das Kleine ist richtig. Und seither kamen halt immer mehr Kuriositäten hinzu. Unter anderem Und-Zeichen, Komma, Ausrufezeichen. Ja. Ich wollte nur mal anmerken, dass ich die Entwicklung bemerkenswert finde. Ich finde, man sollte sie ansprechen. Ja. Erwähnenswert. Ich habe aber auch einen Denkfehler gemacht, weil natürlich der richtige Titel ist natürlich auch nicht wie ein Caps Lock wie auf dem Cover. Ja, Lasse, du musst keine Fehler zugeben. Alles gut. Ja, das Egmont-Logo ist diesmal in Weinrot gehalten oder was auch immer das für ein Rot ist. Weinrot wahrscheinlich, wie Kokoro ihn am liebsten trinken würde. Mhm. Genauso auch das Detektiv, das Conan-Logo oben. Ja, auf der Seite ist der nochmal, auf dem Buchrücken sozusagen, ist nochmal der Conan vom Cover zu sehen. Natürlich ein bisschen kleiner, weil sonst würde er gar nicht raufpassen. Auf dem Rücken sehen wir Kokoro im Schlüsselloch. Das finde ich auch sehr passend. Man musste sich hier etwas ausdenken, weil es ein Deutschland-exklusiver Sonderband ist, den es nirgendwo sonst auf der Welt gibt, nicht mal in Japan. Ja, Klassifizierung Mystery, wie bei allen Conan-Bänden und auch bei allen Sonderbänden. Ja, der Klappentext hinten fasst nochmal alles gut zusammen, was Kokoro ist und was wir hier vor uns liegen haben, nämlich ein Sonderband mit den unterschätztesten Testen Fällen aus den Detective Conan Mangas. Zum Glück liest man das im Kopf und nicht laut vor, wie ich es gerade getan habe. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ganz, um das nochmal einzuwerfen, ob es das Wort wirklich gibt. Frag also mal bei der Duden-Redaktion nach. Als ich das bei in meinem Textdokument-Datei Manager eingegeben habe, kamen dann ganz viele rote Krümel darunter. Na, ich weiß nicht. Gut, ja, der Band ist für 6 Euro in Deutschland erhältlich, 6,20 Euro in Österreich. Ja, Egmont Manga wird hinten auch noch genannt, die Website. Ja, dann würde ich sagen, schlagen wir den Band einfach mal auf. Wir haben ja noch genug Inhalt zu besprechen. Auf der ersten Seite sehen wir das, naja, alternative Cover, wie man so schön sagen kann. Es ist quasi das Cover nochmal in Schwarz-Weiß. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann den Inhalt des Sonderbands. Da haben wir 10 Akten, die aufgeführt sind. Alle Akten enthalten 3 Fälle, bis auf Akte 1, die enthält 4 Fälle. Und die Akte 9, die ist etwas kürzer, da sind es nur 2 Fälle. Also haben wir quasi 30 Kapitel insgesamt, hier eine gute Übersicht. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass die Akten selbst keine eigenen Titel haben, sondern nur die Fälle da drin, die offiziellen Kapiteltitel. Das hätte man ein bisschen griffiger machen können, vor allem, weil bei 10 Akten, das ist doch sehr viel und da verliert man leicht den Überblick, finde ich, was jetzt was ist. Ja, finde ich auch schade, aber ja, ich weiß auch nicht. Du weißt auch nicht, genau. ja, dann gehen wir zur nächsten Seite. Da haben wir schon einen ersten Klappentext von Kevin. Vielleicht möchtest du noch ein paar Worte dazu verlieren. Ja, also ich habe diesen, wie du schön sagst, Klappentext beinahe komplett übernommen aus Karate und Orchideen. Und wer Karate und Orchideen hat, weiß in etwa, was da steht. Und alle, die es nicht wissen, das soll so eine Einführung sein, ein grober Einschnitt in die Serie, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt, was so im Tropical Land passiert und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, wir haben hier sogar den Sonderband, zumindest in Deutschland hergestellten Sonderband mit den meisten Kapiteln überhaupt, zumindest auch von der größten Seitenanzahl, mit 528 Seiten, ziemlich vollgepackt. Also ich finde, da haben wir Egmont, also Lasse und ich meine ich, da haben wir Egmont viele Seitenzahlen herauskitzeln können, was mich sehr freut. Wie du schon sagst, sehr, sehr viele Fälle oder Kapitel in Fällen. Und das führt halt wirklich dazu, dass man tatsächlich die Übersicht mal verlieren kann. Und auch ich hätte, wie schon gesagt, deutlich besser gefunden, wenn man wie früher mal wieder Kapitel oder Aktentitel mit eingebaut hätte. Ich meine, bei den ersten beiden deutschen Sonderbänden wurde das noch gemacht. Ja, und zwar vor allem mit den deutschen Episodentiteln, genau, die da benutzt wurden. Und ich weiß nicht, was da auf einmal passiert ist, was dagegen spricht, oder? So, Akte 1, die Doppelgängerin, wäre doch gar nicht mal verkehrt. Also nee, es wäre sogar sehr gut gewesen. Ja. Naja, nicht also die Doppelgänger nicht unbedingt, weil das ist so. Ja, das stimmt, aber das war noch so die Zeit, wo die deutschen Titel noch so ein bisschen merkwürdig waren, beziehungsweise ein bisschen blöde. Wie zum Beispiel auch die tödliche Perlenkette als Episode 1. Aber später wäre es dann besser gewesen. Ja, gut, nun starten wir also mit der Akte 1, die Doppelgängerin quasi, die es aber nicht ist. Also, naja, inhaltlich schon, aber bitteschön, Kevin. Ja, genau, ich stelle euch mal den Fall vor. Nämlich fängt es so an, dass Conan ja erst seit sehr kurzer Zeit geschrumpft ist, sich bei Kogoro eingenistet hat, dort sehr unzufrieden ist darüber, über die Mauer-Auftragslage, die sich dadurch auszeichnet, dass Kogoro eigentlich nur vor dem Fernseher sitzt in seinem Büro und einen gewissen Yoko Okino herbeijubelt. Kurze Zeit später kommt dann auch schon endlich ein Auftraggeber hinein in die Detektei. Kogoro möchte erstmal natürlich seinen Feierabend betonen, merkt dann aber, dass es sich bei der Auftraggeberin um Yoko Okino und ihren Assistenten Yamagishi handelt. Und der lässt sie dann natürlich rein, hat vorher noch eine sehr ikonische Szene, bei der er sich ins Bad begibt und noch einmal kurz frisch macht, bevor er den Auftrag mit einer Rose annimmt. Die machen sich dann also auf den Weg zu Yoko Okino nach Hause. Sie wohnt in einem Hotel, das nicht genannt werden darf, aufgrund der Diskretion, mit der sich Kokoro sehr gut auskennt. Dann im 25. Stock geht es dann hoch in ihre Wohnung, wo man eine Leiche findet, tatsächlich. Auch da soll es natürlich erstmal wieder um die sehr wichtige Diskretion gehen, die Kokoro dann aber ablehnt, berechtigterweise, ranruft also an den Krankenwagen, Polizei und so weiter. Es geht weiter damit, dass der Tatort erstmal schön durchleuchtet wird. Da wird dann auch Yoko Okino etwas... Also sie erzählt dann insgesamt, dass es wohl einen Stalker gibt, der ihr ihre Möbel verschiebt, der ihr hinterherläuft und so weiter und so fort. Der hätte dann ja demnach auch Zugang zur Wohnung erhalten. Ja, später im Verlauf wird dann auch bekannt, dass die Leiche, die gefunden wird, tatsächlich auch bekannt ist. Also Yoko kennt die Leiche, Yamagishi kennt die Leiche auch. Und die Sache ist, dass Yoko mit der Leiche mal zusammen war. Also, genau. Und dieser war auch in sie verliebt. Ja, dann gibt es noch Verdächtige in dem Fall. Einmal die Frau Ikezawa, die hergetrommelt wird, die der Frau Okino eine wichtige Rolle weggeschnappt hat. Und tatsächlich war sie das dann auch, die Yoko, ich sag's mal, geärgert hat. Also, sie hat ja wohl aufgelauert ein wenig. Wollte sie so etwas, ja, ich nenn's mal ärgern, um hier etwas schneller zu machen. Und später wird dann, oder stellt sich heraus, dass der Tote nicht umgebracht wurde, sondern dass der Tote sich rücklings in ein Messer gefallen lassen hat, das in einem Eisblock befestigt war, um so den Mordverdacht auf Yoko zu lenken. Das sollte dann auch noch mit dem Haar weiter auf Yoko deuten. Ja. Der Fall wird aber gelöst, indem Conan Kokoro schlafen legt. Allerdings nicht auf die Art und Weise, wie wir sie kennen, sondern er bedient sich da eines offenbar ziemlich schweren Aschenbechers, den er ihm gekonnt in den Hinterkopf rammt. Ja, der Fall gehört natürlich auf jeden Fall in den aufgewacht Kokoro-Sonderband mit rein. Einerseits natürlich, weil das, naja, es ist nicht Kokoros erster Fall, nee, aber auf jeden Fall der erste Fall, den er als, naja, quasi schlafender Kokoro löst. Es ist ja der schlafende Kokoro noch ohne Betäubungspfeil, aber der schlafende Kokoro ist trotzdem aktiv. Und natürlich ein Fall mit Yoko Okino. Und wie wir alle wissen, Kokoro und Yoko verbindet natürlich so ein gewisses Band der Liebe oder der Bewunderung. Ja, also der muss auf jeden Fall mit rein. Kann ich absolut nachvollziehen, dass er hier am Anfang den Auftakt des Kokoro-Sonderbands macht. Und finde ich an sich auch sehr schön. Auch vor allem, wie der Zeichenstil damals war. Man liest ja heute vor allem vermehrt, also ich zumindest, aktuellere Kapitelbände. Und wenn man dann nochmal sieht, wie das früher war, auch wie so ein Fall anders aufgebaut war, das ist einfach schön. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen, das nochmal zu lesen, ja. Ich möchte kurz nochmal meine Meinung schon mal sagen, bevor Lasse mit seinem geballten Wissen alles zunichte macht, was ich sage. Die Sache ist die natürlich bei diesem Fall, der nicht der erste ist, wie Philipp schon sagte. Das Problem, ich nenne es mal so, das Problem mit dem eigentlichen ersten Fall ist, dass dieser sehr stark auf Conan und seine neue Form fokussiert ist. Also er ist jetzt klein, er reitet auf dem Hund, er reitet das Mädchen, ne? Also Kokoro macht da gar nicht wirklich viel. Er kann zwar am Ende die Lorbeeren für sich einheimsen, die Conan sehr aufwendig sich erstritten hat, indem er versucht hat, natürlich den Entführer auch zur Strecke zu bringen, was nicht klappt aufgrund der geringen Größe, er kann nicht mehr so gut schießen und so weiter und so fort. Während hier in diesem Fall, in diesem zweiten Fall, in dem Conroe seine detektivische Meisterleistung zeigt, zum einen erstmals Conroe schläft, oder der schlafende Conroe ist, wobei er noch nicht diesen Namen hat. Und dass auch der Fokus ein völlig anderer ist als noch im ersten Fall, wie ich eben versucht habe darzulegen. Und genau zwischen Kokoro und Yoko Okino ist tatsächlich eine Art krankhafte Verbindung, sag ich mal so, die die beiden haben. Natürlich vor allem aus Sicht von Kokoro. Ja, genau. Ich übergebe an Lasse. Dankeschön. Der Fall ist eigentlich so ein bisschen, finde ich, der richtige erste Fall, den wir in Konso haben. Das hat Kevin, da hast du schon ganz recht. Also der erste Fall, gut, so ein bisschen die Ausnahme mit in einem Kapitel gleich abgehandelt, der zweite Fall, eine Entführung und so besonders. Und dieser Fall ist wirklich so das erste klassische Murder Mystery, was wir so in der Serie haben. Und ja, auch mit dem Suizid, was natürlich ein Umstand ist, denn der im weiteren Verlauf der Serie inzwischen ja nicht mehr so sehr, aber für lange Zeit ziemlich einzigartig war. Das macht den Auftakt ja noch besser eigentlich, finde ich sogar. Auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, kann man nichts gegen sagen. Genau. Also ich habe jetzt nur versucht, schon mal den Zuhörern zu vermitteln, wieso das der erste abgedruckte Fall ist und nicht der Entführungsfall zum Beispiel, ja. Genau, es ist ja der dritte Fall im klassischen Manga, also noch am Ende von Band 1 zu finden. Davor war ja die tödliche Perlenkette und eben den Fall, den Kevin kurz vorhin angerissen hatte mit dem Hund und der Entführung. Und dann kam eben der Yoko Okino-Fall, der hier abgedruckt ist. Finde ich aber auch deutlich besser, muss ich sagen, da muss ich Kevin zustimmen. Einfach wegen des Aschenbechers, den Kokoro gegen den Kopf bekommt. Das ist eigentlich der Moment, der für diesen Fall am wichtigsten ist und für den Kokoro-Sonderband am wichtigsten ist. Um so zu sagen, ja. Genau. Ja, dann am Ende diese Akte, wie es ja so schön heißt, haben wir noch einen kleinen Zwischentext. Gute Nacht, Kokoro. Bitteschön, Kevin. Genau. Also ich gehe da nur noch einmal schnell drauf ein. Falls, ich dachte mir, es könnte Menschen geben, die natürlich noch nicht alle Fälle kennen, entweder das, oder sich fragen, warum hat Conan nicht einfach ihn mit dem Narkosefall betäubt und so weiter und so fort, den hatte er noch nicht. Genau, also daran liegt das und das habe ich dann nur nochmal erklären wollen. Im weiteren Verlauf erhält er das Gadget dann von Professor Agassa. Zu diesem Zeitpunkt war es aber noch nicht erfunden. Nein, genau. Und im nächsten Fall kommt es auch nicht zur Anwendung. Akte ist es ja, Akte 2. Und diese Akte wird uns jetzt auch Kevin kurz vorstellen. Ja, gerne. Es geht darum, dass Ran mitbekommen hat, dass in einem Museum, in dem Banker-Museum, in dem örtlichen, zwei Wachmänner nachts eine laufende Retterrüstung entdeckt hätten. Conan und Conoran lachen sich natürlich erstmal schlapp und erklären Ran, dass das gar nicht geht und so weiter und so fort. Ran droht dann mit Karate, allerdings ohne Orchideen, das sei mir erlaubt, ein kleiner Witz. Ja, danke. Jetzt droht dann mit Karate. Genau. Droht dann mit Karate, bedroht dann die beiden mit Karate, dass sie bitte doch mitgehen sollen, worauf sie sich dann äußerst schnell überreden lassen. Genau, es geht dann ins Museum. Da beobachtet man dann die schönen Kunstwerke. Vor allem Ran ist sehr angetan von den Gemälden, die sie sieht. Wird kurz darauf auch dann vom Museumsdirektor angesprochen, Herrn Oshii. Und was ich sehr lustig finde in dem Teil, dass dann Kokoro erstmal so tut, oder als ob der Museumsdirektor sich da an Ran anfangen möchte. Ich meine, der Altersunterschied ist nur schwer erkennbar. Da hätte ich auch Angst um meine Tochter in dem Fall. Es geht dann weiter damit, dass der Museumsdirektor, oder dass alle bemerken, wie ein Mitarbeiter des Museums eines der offenbar sehr wertvollen und geschätzten Gemälde sehr grob anfasst, beziehungsweise ohne Handschuhe, woraufhin der Direktor sehr wütend wird und ihn ermahnt, oder ihn erneut ermahnt, weil er ihm das schon öfters gesagt hätte. Er lässt dann einen anderen Mitarbeiter, Ijima, das Gemälde zurechtrücken, der zufälligerweise schon Handschuhe anhat. Ja, das geht dann weiter, dass die, also Conan, Ran und Kokoro schauen sich einfach im kompletten Museum um, sehen dann erstmal einen Bereich, bei dem dann Zutritt erstmal verwehrt ist, gehen weiter, schauen sich weitere Räume an, weitere Gemälde und so weiter und so fort, kommen später an den Bereich vorbei, der vorhin noch verboten war, das jetzt aber nicht mehr ist, worauf sie sich beschließen, dann doch noch reinzugehen, um diesen auch noch anzugucken. Da sehen sie nicht nur ein eindrucksvolles Gemälde, sondern auch eine eindrucksvoll ermordete Leiche, woraufhin dann Inspektor oder Kommissar Mugerei gerufen wird. Genau, dabei stellt sich heraus, dass das Opfer der Käufer des Museums ist, also der neue Inhaber, der eigentlich das Museum schließen und abreißen wollte, um darauf ein Hotel zu platzieren. Er hängt neben dem Bild Himmelsstrafe und Conan versucht erstmal, wie alle anderen, auch an Hinweisen zu kommen, um den Täter zu überführen. Da gibt es dann unter anderem den Kugelschreiber. Es gibt eine Überwachungskamera, die natürlich genauestens, deren Inhalt natürlich genauestens durchleuchtet wird, vor allem von Conan, der immer wieder versucht, in diesem Fall Kokoro Hinweise zu geben, die dann, genau, wie er denn den Fall bitteschön aufklären soll. Denn wie Philipp sagte, schlafen wird Kokoro diesmal noch nicht. Weshalb Conan wirklich versucht, immer wieder ihn in die richtige Richtung zu lenken. Sag ich das? Ja. Es stellt sich dann später heraus, dass der Museumsdirektor der eigentliche Täter ist, obwohl er für die Polizei erstmal gute Hinweise geliefert hat, die zu den Mitarbeitern führen sollten als eigentliche Täter. Conan hat das jedoch dann glaubhaft geschafft, den wahren Täter über Kokoro herauszufinden. Und am Ende, ganz wichtig, ist dann, denke ich, auch ein gewisser Zeitungsartikel, der jetzt erstmals über Kokoro so in die japanische Welt, in der japanischen Welt hinaus zu lesen sein wird. Vor allem sehr lustig auch der Name der Zeitung. Aber ich lasse euch erstmal die Bewertung des Falles. Bitteschön. Ja, ich finde natürlich auch diesen Fall sehr gut. Ist natürlich auch, wie Lasse vorhin schon sagte, auch diesmal wieder ein Klassiker, den eigentlich jeder wirkliche Conan-Fan kennt. Den darf man eigentlich nicht verpasst haben, in keinster Weise. Ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen fraglich, ob Kokoro hier wirklich eine große Paraderolle einnimmt. Man fragt sich beim Lesen erstmal, warum jetzt hier in Aufgewacht Kokoro dieser Fall? Aber am Ende des Falls ergibt sich dann tatsächlich, dass Kokoro an Bekanntheit gewinnt, dadurch, dass er auch diesen Fall gut lösen konnte durch Conans Tipps und Tricks. Ansonsten, der Fall hat Kultstatus und ist natürlich auch einer der blutigeren Fälle, wie es früher ja auch noch üblicher war. Ja. Was mir auch sehr gefallen hat, vor allem wenn man den Fall abends oder nachts liest, ist er noch ein besonderer Gruselfaktor unter der Decke mit Taschenlampe oder so. Ja, schön wäre natürlich an Halloween, aber das ist jetzt natürlich schon, auch schon vorbei. Nächstes Jahr dann habt ihr wieder die Gelegenheit. Ich kann gar nichts anderes sagen. Das ist ein Klassiker und gehört dir auf jeden Fall mit dazu. Die beste Szene ist meiner Meinung nach die, wo sich die alle die Überwachungskameraaufnahmen ansehen. Und alle zucken. Und alle gucken so, ne? Und Conan voll. Oh, geil. Conan. Ich wusste sofort, was du meinst. Ja, ich dachte auch noch beim Lesen, als ich den Fall nochmal gelesen hatte, irgendwie, ja, alle schauen weg, der harte Menorei, aber Conan schaut da ganz genau hin. Ja, ja, sehr brutaler Fall. Und im Allgemeinen mag ich einfach, wenn Conan Conqueror hilft, ohne dass Conqueror schlafen geschickt wird. Ich finde das einfach immer. Das hat was. Ich finde das toll. Ja, apropos helfen, das wird auch im nächsten Fall eine Rolle spielen, oder nächste Akte, wie es ja heißt. Mhm. Mann, das ist nervig mit Akte, Fall, Kapitel, wie auch immer. Haben wir auch in den letzten Sonderbänden, glaube ich, schon uns drüber ausgelassen. Hier Akte 3, Kokoros Klassentreffen. Damit geht es auch los, denn Kokoro ist mit ein paar alten Schulkumpanen in einer Pension in der Tochigi-Präfektur. Keine Ahnung, wo das ist, auf jeden Fall nicht in Tokio. Ja, da trifft er ein paar alte Klassenkameraden wieder, ja, mit denen er, glaube ich, in der Tischtennis-Judo-AG war. Welche AG war es noch? Judo, dachte ich. Ja, Judo. Genau, die Gruppe spielt dann erstmal eine Runde Tischtennis, weil sie in der Judo-AG ist, bietet sich sie an, dann bietet sich an, Tischtennis zu spielen. Ja, die Gruppe begibt sich in den Tischtennisraum und die spielen da einige Runden. Wie auch immer, die wollen dann am Abend noch zu einem Feuerwerk, das in der Nähe stattfindet, begeben sich dann auch dorthin. Eine Dame allerdings wollte bei dem Tischtennis nicht mitspielen, hat sich vorab schon auf ihr Zimmer begeben, um sich da ein bisschen auszuruhen und so weiter und so fort. Und als findiger Detektiv oder als jemand, der den Fall schon kennt, weiß man natürlich, das kann nicht gut gehen. Ran und Kokoro kommen dann noch wieder zurück in die Pension, um sie zu wecken, dass sie auch mitkommen zu dem Feuerwerk, das sie alle zusammen angucken wollten. Und als sie dann dort sind oder die Tür öffnen wollen zu ihrem Raum, kommt da plötzlich ein anderer Schulkollege und hält sie davon ab, den Raum zu öffnen, weil sie sonst sehr griesgrämig ist, wenn man sie mitten im Schlaf weckt. Stellt sich heraus, dass auch noch zwei weitere Personen in der Pension geblieben sind, um sich dort frisch zu machen, wie es so schön heißt. Die Gruppe begibt sich dann ohne die schlafende Nicht-Tischtennisspielerin, deren Namen ich nicht weiß, das klingt jetzt alles sehr dämlich, zum Feuerwerk. Und als sie dann zurückkommen, stellen sie fest, huch, die ist ja ermordet worden, ja. Dann geht es darum zu ermitteln, was jetzt hier passiert ist, wie dieser Mord vonstatten gegangen sein könnte, beziehungsweise erstmal steht im Raum, dass es sich um einen Selbstmord handelt, allerdings. Genau. Bekommt Kokoro durch einige Tipps und Tricks von Conan wieder mit, dass es kein Selbstmord ist, denn die Brandspuren um das Einschussloch am Kopf oder an der Schläfe fehlen. Die Polizei kann nicht kommen, wegen des Feuerwerks ist gerade Stau, 2 Stunden dauert es, bis sie kommen. Schlechte Polizei, würde ich sagen. Ich würde mal die Alarmanlage auf dem Dach überprüfen, ob die richtig funktioniert. Kokoro bekommt einige Tipps von Conan, durch die er dann den Fall auch lösen kann, denn Conan verzichtet in diesem Fall auf den Narkosepfeil, weil Kokoro eben besonders dahinter ist, diesen Fall auch lösen zu wollen, weil es halt seine alten Klassenkameraden sind. Zeigt er sich besonders engagiert und möchte diesen Fall unbedingt selbst lösen, weswegen Conan freimütig entscheidet, nee, diesmal lasse ich den Narkosepfeil oder das Narkosechronometer, das er da schon hat in diesem Fall, lässt er weg und lässt Kokoro den Fall entsprechend selbst lösen. Er gibt natürlich noch etliche Tipps und Hinweise, dass Kokoro darauf kommt. Aber am Ende kann er tatsächlich die Wahrheit dann herausfinden und seinen Klassenkameraden, der es war, überführen. Ja. Also es ist natürlich jedem klar, wenn es von einer Kokoro-Sonderband gesprochen wird, dann sagt jeder sofort, ah ja, aber Mord oder Freud muss der definitiv mit rein. Es ist auch für Kokoro ein sehr wichtiger Fall, weil Kokoro Mori ist an sich ja schon ein ziemliches Arschloch. Das, das ist ja im Manga auch nicht sonderlich subtil. Ja. Er hat extrem viele negative Eigenschaften. Er hat eigentlich fast keine positiven Eigenschaften in dem Sinne irgendwie. Und das ist auch jetzt mal der erste richtige Fall, wo man merkt, ach so, wenn Kokoro, der hat ja doch einen sehr, sehr extrem rechtschaffenen Kern. Und was Gerechtigkeit angeht und was Leidenschaft auch angeht dafür, mit in der Gerechtigkeit herzustellen und dann eben auch teilweise bei Fällen durchaus mal nachdenken kann, was, also ich meine, wir sind jetzt bei Band 9, wo dieser Fall im Manga rauskam, und das ist quasi so, was man vielleicht auch schon früher erwartet hätte, so der Moment, wo man so sieht, ach so, in diesem Charakter steckt auch noch ein kleines bisschen mehr, es ist nicht viel, wie man dann später sieht, aber ein bisschen was steckt da noch dahinter, und deswegen, auch deswegen, restlichen Gründe, habt ihr ja schon dargelegt, habe ich gerade eben noch mal erwähnt, warum das hier unbedingt rein muss. Übrigens, Tischtennis, ich weiß auch nicht warum, aber in diesen heiße Quellenbädern gibt es immer einen Tischtennisraum. Das ist so eine, in diesen Wellness-Dingern ist das immer das eine, was angeboten wird, ist Tischtennis. Oh, okay. Das sieht man auch in ganz vielen anderen Manga-Serien und auch im echten Leben. Da gibt es okay. Immer einen Tischtennisraum. Aber Philipp hat das schon geil formuliert, ne, ja. Wir sind Judo-Spieler, also werden wir mal Tischtennis spielen. Ja, aber auch ich möchte sagen, das ist, wie Lasse sagte, ein absoluter Mussfall. Auch einer meiner liebsten Fälle insgesamt. Wenn man eine Top 20 oder so machen würde. Ja, dann wäre er auf jeden Fall dabei. Ich habe mir die Anime-Adaption davon so oft angeschaut. Also wirklich so oft. Und ich liebe einfach, wie Conoror auf einmal diese Leidenschaft packt, diese Wut, dass da einer seiner engsten Freunde diesen Fall begangen haben soll, diesen Mord begangen haben soll. Und er weiß auch selber schon von Anfang an, dass das kein normaler Raub sein kann. Toll, auch diese Wut, die man ihm wirklich anmerkt, und den Aufklärungswillen, den er sonst nicht so oft hat. Also er hat schon Aufklärungswillen im Allgemeinen, aber einen sehr lapidaren, ne? Ja, dann war es halt der, ach nee, oh, ja, dann war es halt der, oder ach ja, oh nee, auch nicht, er hat eine Alibi, ach okay, dann war es halt der. Nochmal der und ja. Ja. Ja, das ist hier völlig anders. Also er wimmelt nicht irgendwie herum, sondern er hat echt Bock drauf, diesen Täter jetzt dingfest zu machen und fertig. Hammer. Hammerfall. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also wenn dieser Fall nicht mit enthalten wäre, dann wäre der ganze Kokoro-Sonderband hinfällig. Naja, nicht ganz, aber... Oh, haben wir ein Glück gehabt, ne, Lasse? Größtenteils schon. Ja, also das ist ein absoluter Muss-Fall. Sehr gut, sehr spannend. Kann man immer wieder lesen und schauen. Hast du nichts falsch gemacht, Kevin, wenn du ihn mehrfach gesehen hast? Nee, ich habe ihn wirklich oft gesehen, ja. Genau, machen wir weiter mit der nächsten Akte. Auch wieder kein Zwischen... Doch, wir haben einen kleinen Zwischentext dazwischen. Oh, Kevin, du bist wieder dran. Ja, also ich bin da nur kurz auf die Familiensituation eingegangen von Conoror. Hatte eine Tochter Ran, eine mehr oder weniger Ehefrau, Eri, genau, die ja als Anwältin, Rechtsanwältin arbeitet. Ja, beide haben natürlich auch noch so hin und wieder, blitzt es hervor, Gefühle füreinander. Ran versucht gerne, die beiden zusammenzubringen, wenn es sich mal ergibt. Ja, bisher hat es ja noch nicht geklappt. Mal sehen. Genau, daran schließt ja auch der nächste Fall an. Genau. Akte 4, Kogoro und Ran sind am Strand, natürlich ist auch Conan mit dabei, der Lausebengel, der sich in die Familie eingeschlichen hat, und da entdeckt Kogoro am Strand doch plötzlich eine Dame, der er gerne den Rücken eincremen würde, und bei dieser Dame handelt es sich um Eri, wie er dann bedrüppelt feststellen muss und ist dann auch erstmal verwundert, dass Eri hier am Strand ist. Natürlich hat Ran das eingefädelt, dass sich Eri und Kogoro am Strand entsprechend treffen. Sie versucht das noch ein bisschen zu... Naja, schön zu reden, aber alle wissen ganz genau, dass das Ran das hier eingefädelt hat und dass sie nur deswegen hier am Strand zusammen sind. Die Gruppe unterhält sich dann auch kurz. Eri versucht mehrfach darauf hinzuweisen, dass sie ihren Ehering gar nicht mehr trägt und verweist immer auf ihre Hand und so weiter und spricht auch mit Ran darüber, dass sie gerne würde, dass Kogoro das aufhält. Vielleicht passiert ja zwischen den beiden doch noch was, wenn Kogoro entsprechend ja, erkennt, dass Eri diesen Ehering nicht mehr trägt. Ja, aber Kokoro scheint so, als hätte er gar kein Interesse daran und unterhält sich lieber mit ein paar Mädels, die da so am Strand umhergeistern. Lacht sie sich an und macht die natürlich auch zu Kokoro bekannt. Dann kommen noch zwei weitere Kumpanen mit dazu, die unterhalten sich. Allgemein ist die Stimmung zwischen Kokoro und Eri sehr aufgeladen, kann man schon sagen. Natürlich ja, ist das nicht einfach, wenn man als getrenntes Ehepaar von der Tochter zusammengeführt wird und dann da einen gemeinsamen Strandurlaub verbringen soll. Ja, von der Gruppe, diese vier Personen, die sie da eben am Strand getroffen haben, entscheidet sich die eine, dass sie nochmal wieder baden gehen möchte. Und, also, das ist eine Tauchergruppe, die sie dort treffen. Und die eine möchte nochmal ein bisschen raus und ein bisschen, ja, das Meer erkunden. Und plötzlich, als sich die anderen draußen unterhalten, hören sie dann plötzlich, wie diese Frau nach Hilfe ruft. Und alle eilen hinein ins Wasser und versuchen, sie zu retten. Aber diese Frau wurde von einer Seeschlange gebissen, die Rand dann auch noch ganz kurz erblicken kann, indem sie untertaucht und diese Seeschlange dort eben davon schwimmen sieht. Alle denken, es war nur ein Unfall, diese Seeschlange war zufällig da am Meer. Scheint in Japan wohl gängig zu sein, dass dort Seeschlangen umherirren. Das ist man hier an der Ost- und Nordsee wahrscheinlich nicht so gewohnt. Weiß nicht, wo die sich sonst so rumtummeln, in Japan offenbar. Aber Conan ist schon relativ schnell sicher, dass es kein Versehen war oder kein Unfall, sondern dass jemand gezielt diese Seeschlange auf das Opfer eben losgeschickt hat. Das Opfer wird ins Krankenhaus eingeliefert, ist also nicht tot, sondern hat überlebt oder ist noch in Behandlung. Schnell stellt sich dann noch raus, was das für eine Seeschlange war. Also die Art wird dann ermittelt, indem Ran mit der anderen Gruppe in einem Buch nachschlägt. Ja, die Gruppe fährt dann zum Krankenhaus, um dort eben Beistand zu leisten. Ja, genau. Ja, am Ende kommt dann eben raus, dass es tatsächlich ein Mordversuch war, denn das Opfer überlebt und der Fall wird über den schlafenden Kokoro aufgelöst. Genau. Soviel zu diesem Fall. Ja, man könnte meinen, der redaktionelle Beitrag war dann genau richtig platziert gewesen. Ich muss zu diesem Fall sagen, das ist einer der ersten Fälle, an die ich mich so erinnern kann, als ich den Anime bei RTL 2 geschaut habe, weil ich war damals nämlich so beeindruckt von dieser Erwähnung des Tannin, das in dem Eistee sein soll. Ich war so baff von dieser Information und dass sowas in einem Trickfilm abgehandelt wird, von irgendwelchen Inhaltsstoffen im Tee, die irgendwelche Gifte neutralisieren, von irgendwelchen Schlangen, die zufällig da rumschwimmen. Ich meine, what? Wow! Also, da war ich echt vom Hocker gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Demnach ist das auch einer der Fälle, die mir, wie soll es auch anders sein, sehr gut gefallen haben. Auch natürlich der Anfang, wie Corona gerade an seine nicht geschiedene, aber doch getrennte Frau, ne, gerät, um ihr den Rücken da einzuschmieren, herrlich. Großartig. Ja. Ja, also, toll. Auch ein kultiger Fall, in dem auch, ja, so die kleine Aneinanderreimung zwischen Conor und Eri macht auch immer wieder Spaß. Also, ja, Daumen hoch. Gute Fallauswahl. Ja. Ja, man muss sagen, der Fall ist ja eigentlich gar nicht so Kokoro fixiert. Natürlich ist der schlafende Kokoro mit aktiv, aber vor allem der Eri-Kokoro-Moment ist hier, glaube ich, das große Ding, genau, das wichtig ist. Und ich habe das gerade nicht erwähnt, am Ende, also bei der Fallauflösung versucht Conan über den schlafenden Kokoro ein bisschen einfließen zu lassen, dass Kokoro doch aufgefallen ist, dass der Ehering fehlt und als dann Eri später darauf zu sprechen kommt, als Kokoro wieder wach ist, sagt dann Kokoro tatsächlich, dass ihm das aufgefallen wäre und er extra am Strand war, um diesen Ehering zu suchen, den Eri dort offenbar verloren hat und gibt ihn ihr wieder. Und das finde ich einen sehr schönen Moment, also auch in der Beziehung der beiden, die ja sonst wirklich sehr, sehr feindselig geprägt ist, kann man ja gar nicht anders sagen. ja, also dieser Eri-Kokoro-Moment ist wirklich das entscheidende, der entscheidende Fall, oder das entscheidende, wie sagt man, Ding, warum dieser Fall hier in diesem Sonderband enthalten ist. Also wirklich, der muss damit rein, ist ja klar. Denke ich, alles richtig gemacht. Ja, auch cool war ja auch der Moment, als sie da mit dem Pärchen sprechen und Erin sich dann als Scheidungsanwältin schon mal in Stellung gibt und Fodoro dann meint, ja, ich kann ja ermitteln, wenn ihr Partner fremd geht oder so, ja, dann... Ja. ja, sehr gut, sehr schön. Und Con sagt ja auch am Ende nochmal, als Kogoro diese ganzen Beobachtungen, die er in Bezug auf Eri gemacht hat, runterrattert, sagt Con ja auch sogar, schade, dass er solche Glanzmomente nur alle Jubeljahre mal hat. Mhm. Wo ihm solche Sachen auffallen. Ja, da war man tatsächlich sehr überrascht, dass Kogoro das wichtig war mit dem Ehering und dass er deswegen noch am Strand unterwegs war. Ja. Dann haben wir noch einen weiteren Zwischentext. Sportlich, Kogoro, immer die schönen Überschriften, nicht wahr, Kevin? Ja, da habe ich mir so erlaubt, eine Hommage an den Titel des Sonderbandes hier zu herzustellen. Hier geht es nur kurz um Sport, also genau um Sport. Einmal um Judo kann ja Kogoro. Denn Sport ist ja meistens nicht so seine Stärke. Kann er hin und wieder aber auch mal, wenn er von Emotionen getrieben wird. Ansonsten Pferderennen, ja, Sportart, die Kogoro sehr mag. Ja, während ja Ran natürlich eher sich dem Karate gewidmet hat, das wisst ihr ja auch. Genau, und dann machen wir weiter mit der nächsten Akte, nämlich Akte 5, eine prekäre Situation, wie es anfängt. Ja, und den Fall wird uns jetzt Lasse vorstellen. Es ist erneut ein Strandurlaub in Izu, von denen es am Anfang des Manga ja sehr, sehr viele gab, aber wir waren ja auch schon lange nicht mehr da. Kogoro liegt schön am Hotelpool und begeht quasi sexuelle Belästigung, wie man das heutzutage sagen würde. Ich finde dich so hammer. Er beklotzt nämlich die Obstauswahl oder die Früchteauswahl, wie es hier einfach so schön darstellt. Das ist auch so eine Szene, die war im Anime früher so ein ganz Klassiker, wie der Sprecher das da, runde Pfirsiche, pralle Kirschen, ja. Doch auch Ran und Conan sind natürlich dabei, die kann Kogoro natürlich nicht zu Hause alleine lassen, das schickt sich in Japan nämlich nicht so, deswegen sind die immer mit dabei tatsächlich. Und die finden das gar nicht so toll und fühlen sich so ein bisschen reingelegt, weil Kogoro hat sie eigentlich auf den Urlaub gelotst, aber natürlich, er wollte nur das eine. Und Ran hält ihn immer wieder über üblichen Vortrag hier, wenn du immer so weitermachst, andere Frauen zu begaffen, dann wirst du niemals mit Mutter zurück zusammenkommen. Und Kogoro denkt sich, ja, die macht das doch bestimmt selber. Und just in dem Moment sehen sie im Hotelshop tatsächlich auch Eri, die gerade shoppen ist und mit einem anderen erwachsener Mann mit ihm eine Krawatte kauft und da können sie nicht anders und sie konfrontieren Eri natürlich. Es ist aber kein anderer Lover, sondern Eri ist da in Izu mit einigen Anwaltskollegen und sie hat ihm nur bei der Kleiderauswahl geholfen. Sie begeben sich dann alle so zum lockeren Nachmittag in ein Restaurant, ein bisschen romantisches Geplänkel. Die Anwaltskollegen, super Szene, enthüllen, dass Eri sich heimlich immer die Zeitungsberichte über Kogoro anliest. Und Ran enthüllt dann, dass Kogoro da und die Zeitungsberichte über Eris Prozesse liest. Und dann sind beide irgendwie so in einer versöhnlichen Stimmung und wir werden alle eingeladen. Lass uns doch heute Abend zusammen feiern. Und Ran denkt schon, jetzt geht's los. Doch Kogoro betrinkt sich und flirtet mit einer Anwaltskollegin von Eri, die dann schnell keinen Bock mehr hat und das Restaurant verlässt. Und auch wieder eine tolle Szene, denn es ist am nächsten Tag ist der Hochzeitstag von Eri und Kogoro und Eri hat auch ein Geschenk und das will sie jetzt wieder wegwerfen und dann überzeugt sie Ran aber doch noch davon, es ihm doch vielleicht selber zu geben. Doch in der Zwischenzeit ist Kogoro im Restaurant verschwunden und auch auf keinem der Zimmer von den Anwaltskollegen irgendwann zu finden. Auch nicht bei Rizuko, die sie als letztes fragen. Sie hat auch Kogoro auch nicht gesehen. Deswegen suchen Ran, Kon und Eri erstmal weiter, doch wir sehen, Rizuko hat Kogoro bei sich im Zimmer unter der Bettdecke liegen, als plötzlich noch jemand anklopft, nämlich eine schattenhafte Gestalt. Und tatsächlich wird später Rizuko ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden Und als alle Beteiligten ins Zimmer stürmen und die Leiche untersuchen, wacht dann plötzlich der völlig bedrabbelte Kuro unter der Bettdecke auf und alle fragen sich, ist er etwa der Mörder? Auch Eri hält das durchaus für möglich zunächst und sagt auch, dass tatsächlich in so einem Fall auch die Todesstrafe angebracht wäre. bevor dann Kuro erstmal in Untersuchungshaft genommen wird von Yamamura, dann denkt sich Eri aber, ja, das habe ich zwar so gesagt, aber ich glaube keinen Moment daran, dass Kogoro schuldig ist. Was auch im Anime oder früher beim Lesen so einer dieser Highlight-Momente war, als Eri anfängt zu ermitteln. Dieser Moment, wenn sie so umswitcht, so hier diese drei Punkte gefühlt, warum ist das mit dem Kabel so, warum, das stimmt hier alles nicht. Dieser Tatort macht keinen Sinn. Irgendwas ist hier falsch. Und dieser Moment war immer ganz toll. Von hier an übernimmt Eri die leitende Position in der Ermittlung quasi. Es ist also kein Fall, der sich auf Kuros Ermittlungsarbeit konzentriert, denn er ist jetzt ab diesem Moment, wo er abgeführt wird, erstmal raus komplett, bis eben ans Ende. Aber es geht eben wieder darum, um die Beziehung zu Eri vor allem. Und dann am Ende gibt es natürlich vielleicht mit dem größten Kuro-Eri-Moment der gesamten Serie. Denn nachdem sie den Fall gelöst hat, natürlich Kuros Unschuld, Überraschung, aufgelöst hat, bittet Kuro Eri doch tatsächlich darum, hey, diese ganze Trennung und so, lass uns das doch beenden, ich halte es nicht mehr aus. Ich will wieder mit dir zusammen sein. Und Eri tut so, als ob sie gerade Musik gehört hätte, aber in Wirklichkeit hat sie seine Entschuldigung aufgenommen und denkt sich, noch bin ich nicht ganz bereit, dir zu verzeihen. Ja, wie schon erläutert, kein großer Fall, in dem Kuro ermittelt. Trotzdem steht er elementar im Zentrum dieses Falls. Und es ist sehr schön zu sehen, wie sich Eri auch, obwohl sie ihn ja zu diesem Zeitpunkt, er hat ja im Restaurant mit einer anderen geflirtet und so und liegt da als Hauptverdächtiger im Zimmer rum, von eben derselben Frau, die auch noch tot ist. Aber natürlich lässt sich Eri davon nicht beeinflussen, sondern haut ihn natürlich raus, zusammen mit Conan. Und es ist allgemein ein sehr starker Fall und die Kuro-Eri-Sachen machen ihn definitiv eine gute Wahl für diesen Band, wie ich finde. Ja, also finde ich auch einen sehr starken Moment, vor allem das am Ende, das ist wirklich ein großer Kogoro-Moment, wie er da hinter ihr steht und mit ihr spricht. Und ist natürlich ein bisschen schade, wie das dann am Ende aufgelöst wird, dass sie so tut, als hätte sie es nicht gehört und ihn dann bittet, das nochmal zu wiederholen und er dann irgendwas anderes erzählt. Ja, der Fall an sich natürlich auch mit großer Kokoro-Fixierung, obwohl er dann natürlich schon, wie Lasse schon sagte, erstmal raus ist aus den Ermittlungen, weil er halt der Täter ist. Aber auch das ist mal eine andere Seite der Medaille und ich finde, das passt auch gut und Kokoro im Zentrum, was will man mehr? Ja. Ja, bisher ein sehr, sehr abwechslungsreicher Sonderband. Ihr habt alles gesagt. Er ist toller Fall, ja. Das Ende ist sehr schön. Ja, ist nicht ganz zufriedenstellend. Es lässt einiges offen. Zum Beispiel, wann sie ihm denn verzeihen will oder wird. Ne? Ist ja jetzt bis heute noch nicht passiert. Aber ja, abwechslungsreich. Eine andere Seite auch vor allem, ja. Cooler Fall. Die Todesstrafe hat er zum Glück nicht erhalten. Wäre es ja auch gewesen. Ja. Dann haben wir wieder einen kleinen Zwischentext. Alter Kogoro. Ja, Kevin, was machst du denn da? Gehst du etwas aufs Alter von Kogoro ein? Ja, hey, du bist ja ein echter Detektiv, ja? Ganz ohne Einschläfern. Richtig, ich gehe da auf sein Alter ein. Nämlich ist er 38 Jahre alt, Spoiler. Was im Manga an sich relativ spät erst bekannt wird. Und da mal eine Anekdote dazu. Ich weiß nämlich noch ganz genau, wie ich darüber mit Josef Schadl gesprochen habe. Und als er das übersetzt hatte, also diese Kapitel damals, und er sagte damals, ja super, sogar Kogoro ist jünger als ich. Und ich glaube, ich habe ihn damit in so eine Art Midlife-Crisis reingeworfen oder so. Das war sehr lustig, ja, darum wollte ich das gerne einbauen, ja. Ja, ich zeige ihm das auch, wenn Wenn er den Sonderband nicht schon hat, ja, dann... Den hat er bestimmt. Ja. Meistens bekommt er die alle zugeschickt, ja. Darf ich nochmal was ansprechen, was mir gerade aufgefallen ist? Ja, klar. Ja, klar. Auf der nächsten Seite, wenn wir jetzt den Zwischentext einmal weiterblättern, und dann sehen wir ja auf der rechten Seite nur das Logo von Aufgewacht Kogoro. Ja. So als Zwischenseite. Ich finde das komisch, da haben sich so zwei Schwarzstriche eingeschlichen auf dem Logo. Oh, ja, stimmt. Wo das Komma fast aussieht wie ein Semikolon. Und dann auch beim Kogoro das Ausrufezeichen hat da so einen kleinen schwarzen Bindestrich quasi drin reinbekommen. Ja. Was auf dem Cover nicht so ist, aber in den Zwischenseiten immer. Von anderen Seiten ja auch. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja. Tatsache. Komisch. Da hat sich irgendwie beim Druck so ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen, beim Logo. Ja, da ist eine Chance für eine zweite Auflage, würde ich sagen. Dass man da was macht, ja. Ja, aber danke. Die größte Chance für eine zweite Auflage findet sich natürlich aber im nächsten Fall. Und den stellt uns jetzt mal Philipp vor, würde ich sagen. Gut, ja, im nächsten Fall namens Kogoros Entscheidung beginnen wir mit Kogoro, wie er im Rampenlicht steht. Nicht nur in diesem Fall, sondern auch im gesamten Band steht er ja im Fokus. Hier allerdings, weil er für eine Fernsehsendung vor der Kamera steht. Er macht dort den Opener sozusagen, denn er die Gruppe aus Kogoro ran und Conan ist natürlich auch mit dabei. Die drei sind komischerweise immer zusammen unterwegs. Eventuell ist noch Eri mit dabei. So viel Abwechslung haben wir da nicht in diesem Sonderband, muss ich dazu sagen. Aber die sind gerade an einem Filmset, wo eine Gruppe an Schauspielern anwesend ist, die gerade eine Serie aufzeichnen oder eine Folge dieser Serie auf einem Anwesen entsprechend. Genau, da ist auch eine alte Klassenkameradin von Kogoro mit dabei, nämlich Ruri Ujo. Die Kogoro von früher kennt. Ja, zwischen diesen Schauspielern gibt es dann einige Konflikte. Nämlich der eine Schauspieler, der später das Opfer sein wird, so viel spoilere ich schon mal, der zofft sich mit allen anderen und macht sich unbeliebt, plaudert Gemeinheiten aus. Und die ganze Fernsehserie läuft auch nur wegen ihm so erfolgreich, aber eigentlich mag ihn niemand so wirklich, aber der Quote wegen hält man ihn halt in dieser Fernsehsendung mit dabei. Zwischendrin geht die ganze Gruppe dann mal raus und macht eine Pause von den Dreharbeiten. Der Bösewicht oder das Opfer, das es dann später wird, begibt sich aufs Zimmer, um sich da ein bisschen auszuruhen, weil er keinen Bock mehr hat auf den ganzen Shit hier. Währenddessen geht die andere Gruppe raus und begutachtet den ersten Schnee, der gefallen ist. Plötzlich schreit dann Kogoros alte Klassenkameradin Ruri. Die beiden turteln auch so ein bisschen miteinander herum, das nur nebenbei. Sie stößt einen Schrei aus, denn der Bösewicht oder der sich mit allen angelegt hat, ist eben ermordet worden und sie hält ihn blutbesudelt in den Händen und sucht Zuflucht bei Kogoro. Ja, er ist entsprechend getötet worden. Die rufen natürlich die Polizei an. Wer kommt? Yokomizo, und zwar der Kogoro zugewandte Yokomizo-Bruder von den beiden. Die Ermittlungen beginnen entsprechend. Was hier ganz interessant ist bei den Ermittlungen, Kogoro versucht auch ein bisschen auf eigene Faust zu ermitteln und herauszufinden, wie das Ganze denn nun war. Auch hier entsprechend, weil halt eine Bekanntschaft mit dabei ist, nämlich seine alte Klassenkameradin. Das scheint ihm so ein bisschen zu gefallen. Und da ist er dann immer so wirklich auch auf der gedanklichen Höhe, dass er den Fall lösen kann. Dadurch, dass es zu Beginn des Falls mit dem mit der schauspielerischen Einlage von Kogoro, da Conan da schon intervenieren musste und Kogoro schlafen schicken musste, um eine kleine Einlage zu kreieren, hat Conan keinen Narkosepfeil mehr übrig in seinem Narkosechronometer, ist dadurch ganz geschockt und denkt sich, oh Gott, ich muss jetzt Kogoro ein bisschen auf die Sprünge helfen und ihm wieder Tipps und Tricks geben, wie Kevin es so gerne mag. Aber das ist gar nicht so wirklich notwendig, denn Kogoro kommt schon relativ selbst auf die Spur, wer denn hier oder was es denn hier mit diesem Fall auf sich hat. Er bittet dann Ruri Ujo, seine alte Klassenkameradin, mit der er so ein bisschen rumturtelt, zu einem Vier-Augen-Gespräch. Und da denkt Conan erst, oh Gott, die ist es doch gar nicht. Warum will er jetzt das Vier-Augen-Gespräch mit ihr? Aber Kogoro eröffnet ihr eben, dass er denkt, dass sie den wahren Täter deckt. Was dann auch tatsächlich der Fall ist. Und deswegen sucht Kogoro entsprechend das Gespräch, damit sie diese Deckung aufgibt und den wahren Täter dazu bringt, sich der Polizei zu stellen. Conan belauscht das Ganze so ein bisschen und gibt von draußen vor der Tür ein paar verdeckte Hinweise und ruft dann immer laut rum und stellt ran einige Fragen und so weiter. Das ist, finde ich, sehr amüsant. Aber Kogoro schafft es dann doch relativ eigenständig, ich finde am eigenständigsten von allen Fällen bisher, den Fall zu lösen. Ja, und entsprechend wird der Fall dann am Ende auch aufgeklärt durch Kogoro Mori, seines Zeichens Detektiv. Also ich finde, in der Hinsicht finde ich, dass er bei Mord und der Freund noch deutlich weniger Hinweise gebraucht hat. Er hat schon ein paar gebraucht, aber nicht so viele wie hier. Trotzdem würde ich fast sagen, dass dieser Fall ist ja zusammen mit Mord unter Freunden und eigentlich auch Eris Geburtstag immer so ein der drei Fälle, wo Fans immer so sagen, hier kann Kogoro mal glänzen, und das ist so, die am eigenständigsten löst. Und tatsächlich finde ich diesen Fall sogar insgesamt stärker als Mord unter Freunden noch. Das liegt vor allem auch daran, dass die Rolle der Rui Ujo, der alten Klassenkameradin von Kogoro und Eri, dass ich die sehr stark finde, sehr sympathisch, sehr nachvollziehbar und am Ende auch tragisch. Und dass dieser persönliche Konflikt eigentlich auch fast noch stärker hier in diesem Fall zur Geltung kommt. Und das, finde ich, macht diesen Fall extrem stark. Was ganz lustig ist, wie ich finde, was ich mir mal bei einem Lesen aufgefallen ist, dass Kogoro diesen Fall im Prinzip löst, weil er eigentlich Beweismittel kaputt machen wollte. Quasi. Denn am Ende des zweiten Kapitels inspiziert ja Kogoro die Beweisstücke und dann fällt ihm auf, dass mit dem Feuerzeug was nicht stimmt, weil da eben die Klingenstücke drin sind. Das macht er ja aber, weil sein eigenes Feuerzeug nicht geht und er will eine rauchen. Und dann denkt er sich, ach, ja, nehme ich hier so heimlich das Beweisstück und zünd mir damit eine Zigarette an. Und da merkt er auch, oh Mann, das Feuerzeug geht ja gar nicht. Und quasi dadurch, dass er heimlich mal eine rauchen wollte mit einem Beweisstück, konnte er am Ende den Fall lösen. Genial. Typisch Kogoro, könnte man fast sagen. So kommt manchmal auch auf die Lösung des Falls. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass dieser Fall vielleicht das Paradestück wäre für eine zweite Auflage. Und das liegt an Fehlern, die es bereits im Bandrelease gab des Falls, die hier übernommen wurden. Erstmal das Lob. Auf der drittletzten Seite des Falls, wo so zwei Erzählerboxen sind, mit 30 Minuten später stellte Herr Nagumo sich. In der Bandversion fehlten da die Umlaute. Und man sieht auch in dieser Version, dass die Umlaute eine leicht andere Schriftart sind, die nachträglich eingefügt wurden. Beim Später und beim Für, das Ä und das Ü fallen so ein bisschen raus. Die waren im Originalband nicht dabei. Auf derselben Seite, wenn man aber ein Panel nochmal nach oben guckt, sieht man den großen Fehler dieses Falls, nämlich die gute Eri Kisaki wird hier durchgängig als Airi bezeichnet. Wie gesagt, war auch schon in der Bandveröffentlichung, im normalen Band so. Und das wurde jetzt leider hier in diesem Fall auch übernommen und nicht ausgebessert wie die Umlaute, was sehr, sehr schade ist. Wenn man doch. Das wäre eigentlich wichtiger. Ja. Ja, naja. Und man hat ja sogar die Umlaute verbessert. Also sie sind ja sogar nochmal nachträglich beigegangen. Also kann man das nicht als Ausrede nehmen, dass sie einfach nur, ja, wir haben halt gar nichts gemacht, sondern die einfach nur abgedruckt. Nee, ihr habt schon was gemacht. Das ist ja auf der gleichen Seite quasi, aber leider nur das eine gefixt. Da brauchen wir wohl eine zweite Auflage. Ja, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Um aber nochmal zu sagen zum Fall, Rory ist wirklich eine Person, die ungewöhnlich stark in Conan besticht durch, finde ich, viel Persönlichkeit, durch viel Emotionen, die auch Conan nicht ganz kalt lassen. Also ich finde wirklich, die Szene, wie sie Conan von hinten umarmt, wie er da sitzt, nach unten schauend, mit der Kippe im Maul da, herrlich. Das ist eine meiner Also eine traumhafte Szene ist das für mich. Und so viel Persönlichkeit wie sie hat bedauerlicherweise kaum jemand in der ganzen Serie. Also an sie werde ich mich noch in 30 Jahren erinnern. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid, musst du nicht leid tun. An viele anderen nicht. Ist doch schön. Tue ich jetzt schon nicht mehr. Also großartiger Fall. Großartige Persönlichkeit hat die Frau bekommen. Und ja, stimmt. Ja, er hat schon ein paar mehr Hinweise gebraucht, stimmt schon. Aber es kommt auch darauf an, denke ich, wie er die Hinweise erhält und wie er das, was er weiß, oder was er selber herausgefunden hat, in Anführungszeichen, wie er das präsentiert. Ja. Aber ansonsten, ja, stimmt, er hat mehr Hinweise erhalten, ja. Aber dafür gibt es natürlich auch in diesem Fall die einzigartige Szene, dass Con sich in einem Detail irrt, was Kubo richtig rausfindet. Ja, was, ja, was für, aha. Die, was für die Auflösung, also für den Tathergang und wer der Täter ist, spielt das keine Rolle, aber für das Motiv, so ein kleines Detail, da kann Kuro mit dem Schatz der Erfahrung quasi glänzen und findet den Grund, warum Ruri den Täter deckt, korrekt heraus, während Con sich da irrt, was vielleicht so ein kleiner Ausgleich dafür ist, dass Kuro mehr Hinweise von Con braucht insgesamt. Jo, dann haben wir noch einen kleinen Zwischentext, nicht wahr, Kevin? Höhenangst, Kokoro? Genau, dann gehe ich einmal auf die Höhenangst ein, die jeder Fan von Conan kennt, die aber so gesehen eigentlich gar nicht Bestandteil des Manga-Originals ist. Und darauf wollte ich mal hinweisen, ja, also wisst ihr Leute, die Höhenangst, die gibt's gar nicht. Also gibt's schon, aber wurde halt in den Filmen erfunden und bisher auch nur außerhalb des Manga-Kanons angewandt oder ja aufgezeigt. Genau, ja. Gut, dann springen wir über zum nächsten Fall, zur nächsten Akte. Akte 7, das verlorene Handy. Ich übergebe an Lasse. Ja, und ich übergebe gleich weiter an Kuro Mori. Ich bin Kuro Mori, meines Zeichens Detektiv. Fremdgehende Ehefrauen und verschollene Brüder sind mein täglich Brot. Aber manchmal werde ich auch in blutige Dramen verwickelt. Die Motive sind meist Rache, Geldgier, Eifersucht und andere Niederträchtigkeiten. Manchmal denkt man sich, wie schlecht die Welt doch ist. Und an Tagen, wo mir der ganze Wahnsinn zu viel wurde, ging ich meist ins Café Poirot. Eine Tasse des duftenden Kaffees hier konnte meine strapazierten Nerven Ruhe zu spenden. Eine Tasse des duftenden Kaffees hier konnte meinen strapazierten Nerven Ruhe zu spenden. Ja. Ups. Naja. Das war eigentlich gar nicht der Punkt, weswegen ich die das hier vorgelesen habe. Ach nein. Nee, ich wollte tatsächlich einfach nur diese Besonderheit, dass die diesen Fall auszeichnet im Prinzip einen von zwei Fällen im Manga, die dieses Motiv benutzt, dass Kuro quasi so wie in so einem klassischen Noir-Krimi quasi so die Erzählung übernimmt als ausgeklügelter Detektiv, was dann natürlich gleich parodiert wird, dass sein cooler innerer Monolog davon unterbrochen wird, dass er sich die Zunge am Café verbrennt. Ja, Kuro ist im Café Poirot und hat nichts zu tun. Ran ist im Karate-Trainingslager und er sitzt da mit Con rum und da tritt Azusa Inumoto an ihn heran, denn wenn er nichts zu tun hat, sie hat da so eine kleine Angelegenheit, denn im Café Poirot wurde ein Handy vergessen. Auf Handys ist Kuro gerade sowieso nicht so gut zu sprechen, denn er bekommt aus irgendeinem Grund in dem Café irgendwelche falsch verbundenen Anrufe, wo dann irgendwelche Frauen eigentlich mit ihrem Freund sprechen wollen und Kuro auf die Nerven gehen. Und auch in diesem Handy ist einiges merkwürdig, denn dort rufen immer verschiedene Leute an, die alle irgendwas Unterschiedliches wollen und ein Anrufer hat dann durch Todesandrohung, weil sie vermutet hat, dass da die Affäre von ihrem Freund dran ist, mit Todesdrohung also erstmal aufgeschreckt und das hat sie das Handy nicht mehr angerührt und jetzt übergibt sie es an Kokoro. Im Handy sind irgendwelche komischen Namen drin, mit Katakana geschrieben, vermutlich ausgedacht. Die Nummern haben eine Stelle zu viel, alle sind auch ausgedacht. Und das Handy gehörte ursprünglich einem Kunden, der es da liegen gelassen hat, aber wie Con bemerkt, mit ausgeklappter Antenne. Das sind noch Handys mit Antennen. Mhm. Deswegen geht Con davon aus, das Handy sollte gefunden werden. Azusa erinnert sich daran, dass der Mann eine verschiedene Kombination von Gerichten bestellt hat, die zusammen exakt 3000 Yen ergeben haben, was der Kunde sich hat quittieren lassen für Spesen. Und zu dem Zeitpunkt kommt auch Yumi Miyamoto dazu, die ebenfalls in einem Fall ermittelt, denn sie versucht, den Tagesablauf einer Person zu rekonstruieren und hat als einzigen Anhaltspunkt davon eine Quittung aus dem Café Poro von 3000 Yen. Und da werden natürlich Kogoro-Kon und Azusa sofort hellhörig, denn sie versuchen natürlich, den Besitzer des Handys zu finden, das hier vergessen wurde, woraufhin Yumi ihn eröffnet, dieser Mann ist schon seit 2 Tagen tot. Und daraus ergibt sich dann ein Fall, den Conan so innerlich am Ende des 2. Kapitels als weitere Glanzstunde für Kuro bezeichnet. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen, denn auch wenn dieser Fall durch dieses Stilmittel der Monologe und Kuros Narration ein sehr besonderer und sehr Kuro-lastiger Fall ist, ist es jetzt nicht gerade eine seiner nächsten Glanzstunden. Aber trotzdem, eben durch diese Besonderheit, die in Con wirklich nur 2-mal vorkommt und der andere Mal ist ganz, ganz viel später in Band 81 in der Bar. Und diese Einzigartigkeit, finde ich, macht diesen Fall eigentlich prädestiniert dafür, wenn er überhaupt irgendwann mal in irgendeinem Sonderband auftauchen sollte, dann muss er eigentlich im Kuro-Sonderband auftauchen. Denn so einen Einblick in Kuros Innenwelt bekommen wir sehr, sehr selten. Ja, stimmt. An sich ein ziemlich solider Fall, wie ich finde. Lasse hat schon gesagt, ja, der Anfang ist natürlich außerhalb des Krawattefehlers sehr schön. Und Einblicke in Kuro haben wir so in dieser Art und Weise auch nur extrem selten. Ja, kann man durchgehen lassen. Die Sache ist halt auch, wie Lasse schon sagte, wenn nicht hier, wo dann? Ne? Also eigentlich nirgendwo. Würde mir auch kein besserer Ort einfallen. Völlig okay, ja. Obwohl, für einen Arzt-Sonderband wäre doch noch ganz geeignet. Oh, ey, pfui, aus. Pfui, pfui. Brennen hier niemanden auf falsche Ideen. Wobei, er arbeitet gar nicht mit meinem Mund. Ah, okay. Gut, nach dem Fall haben wir noch einen kleinen Zwischentext, nicht wahr, Kevin? Schieß, Kogoro? Ja, bang, bang. Und es geht darum, dass Kogoro ja eigentlich nicht besonders gut schießen kann. Das wird jedenfalls in einem der früheren Bände im Rahmen einer TV-Show deutlich gemacht. Später aber, im 2. Film, mal wieder Filme, kann er dann aber auf einmal sehr gut schießen. Und das ist auch eine Eigenschaft, die Aoyama später mit in den regulären Manga übernimmt. Das wollte ich mal so sagen. Es gibt nicht nur Dinge, die es nur in den Filmen gibt. Manche wurden sogar übernommen. Unter anderem diese Schießerei. Aber die Höhenangst bleibt vorerst den Filler-Filmen vorenthalten. Ja, gut. Machen wir weiter mit der nächsten Akte. Akte 8. Und diese wird uns jetzt Lasse wieder vorstellen. Es ist ein Fall, der sehr stark in den Zeitebenen hin und her springt. Wir sind zuerst quasi an der Szene eines Mordes, wo ein Baseballspieler joggt und dabei von einem Freund erwartet wird, der dann nach kurzer Zeit ein Messer zieht, und wir kennen natürlich die Absicht, was als nächstes passiert. Wir springen aber zurück ein bisschen davor, nämlich Kuguro erzählt Ran Con davon, dass er nach Okinawa fliegt, um dort in einer TV-Show mit einem Baseballspieler und einem Sportjournalisten teilzunehmen. Wir sehen, der Baseballspieler ist das Opfer und der Sportjournalist der Täter. Die Verhältnisse sind also sofort klar. Ran und Conan laden sich erstmal selbst ein und begleiten Kuro auf diesen Trip nach Okinawa, denn wann fliegt man schon mal nach Okinawa? Ran hat auch einige Tennisbälle mitgenommen, denn nachdem ein paar Jungs aus ihrer Klasse das gehört haben, wollten sie natürlich, dass vielleicht man ein bisschen Autogramme abgreifen kann, und Ran hatte nur ein paar Tennisbälle zu Hause Und ein Tennisball mit Autogramm soll auch an Eri gehen, will ran zumindest, denn Eri ist ein Riesenfan von dem Team, für den der Baseballspieler spielt. Dabei gehen ran aber die Tennisbälle so ein bisschen, fallen durchs ganze Flugzeug. Einige der anderen Passagiere helfen ihr beim Aufheben, darunter auch ein komisch vermummter Mann, der anders als die anderen von Gush Oyama selbst gezeichnet wurde, nicht von Assistenten, was man in der Andersartigkeit des Artstyles sieht. Und sie treffen auf Okinawa ein und treffen mit dem Sportjournalisten zusammen. Doch auf dem Weg zum Sender quasi finden sie am Wegesrand die Leiche des ermordeten Baseballspielers. Und der Sportjournalist sagt sofort, rufen Sie einen Krankenwagen und die Polizei. Was Con sofort stutzig lernen lässt, die Polizei. Das konnte er auf einen Blick sagen. Und von hier an muss Con versuchen, diesen Sportjournalisten zu überführen. Wie hat er das irgendwie angestellt? Und weil wir am Anfang auch sehr penibel aufgeschrieben sehen, welcher Flug um welche Uhrzeit gegangen ist und wann wo was stattgefunden hat, wissen wir, hier ist vermutlich ein Trick involviert mit irgendwelchen Reiseplänen quasi. Tatsächlich, es gibt so die Auflösung dieses Falls, auch wenn er oft unterschlagen wird, in so einer Aufzählung von großartigen Kogoro-Fällen, tatsächlich ist Kogoro in der Auflösung ziemlich eigenständig und eigentlich fast schon, das ist fast, nicht ganz, aber fast so Mord unter Freunden-Level, wie er hier involviert ist und die Sache selbst löst und dann am Ende auch den coolen Moment hat mit den Tennisbällen, wie er das alles regelt. Das ist sehr schön. Da darf Kogoro mal cool sein. Eine andere nette Szene, die es sonst auch nicht so oft gibt, ist die Szene, wo sie die Leiche gefunden haben und er weist dran an, hier fotografieren wir die Leiche, halt den Tatort fest, und woran dann so ein bisschen emotional wird, weil sie ja eigentlich diese Kamera mitgenommen hat, um Fotos zu machen, die sie dann ihrer Mutter schenken wollten mit dem Spieler, weil sie den so sehr mag, und jetzt ist er tot und das ist traurig, und wo Kogoro dann einmal Einfühlungsvermögen beweist, was auch nicht so oft vorkommt, und Verständnis dafür zeigt, dass Ran von der Situation emotional mitgenommen ist, und am Ende, er hat natürlich einen Baseball auch für Eri unterschreiben lassen, das heißt, er wusste auch, dass die Fans haben natürlich auch selbst dran gedacht, aber jetzt ist er ja tot, aber was kann man machen? Auf eBay verkaufen. Und schon ist der coole Kogoro-Moment wieder vorbei. So schnell kann es gehen. Ja, ich finde, das ist ein ziemlich unterschätzter Kogoro-Fall insgesamt. Also ich stimme dir da absolut zu. Ich habe den auch eigentlich noch nie gehört, wenn jemand sagte, oder wenn es mal um Kogoro-Fälle ging. Ich habe den so noch keiner Aufzählung mitbekommen, persönlich. Aber ich weiß auch noch, ich habe den Anime-Fall davon geschaut, den Manga-Fall natürlich auch gelesen. Mir gefiel der schon damals recht gut. Also ist ein schöner Fall mit einem schönen Tennisball-Moment. Tennisbälle passen sehr gut bei Baseballspielern. Ja, aber also kann ich nichts aussetzen. Die guten Punkte hast du alle schon genannt. Und ja, dass er am Ende natürlich dann den schönen Moment gleich wieder verhaut, gehört ja eigentlich fast schon dazu. Das hat Tradition in diesem Sonderband, ja. Ja, hoffen wir mal, er hat gut Geld dafür bekommen. Ja, ein Fubi wird drin sein. Ja, für den nächsten Mietwagen wird es reichen, ne? Jo, dann haben wir diesmal keinen Zwischentext dazwischen. Dafür geht's dann weiter mit Miauz, genau. Nicht wahr, Kevin? Ja, wohin genau? Ja, nämlich heißt der nächste Fall auf Deutsch Russisch Blau. Es geht mal wieder um Kogoro, der einen sehr, sehr ausgefüllten Terminkalender hat. Unter anderem muss er, also immerhin hat er erstmal Arbeit, um 9 Uhr einen Klienten treffen. Danach gibt es ein sehr ausgedehntes, eine ausgedehnte Kaffeepause. Und danach noch einmal TV gucken, also Wahnsinn, da ist jemand. Und wie er selber sagt, das muss ich vorlesen, weil ich da sogar lachen musste. Puh, ganz schön viel zu tun heute. Ja, mein Leben ist eben ausgefüllt und reichhaltig. Ja, ja, ja. als ob das so wäre. Naja, er geht dann nach Hause, er ist mal rein. Da trifft er dann Ron und Colin, die da Erichs neue Katze verstecken. Die alte ist halt schon tot, naja. Die heißt auch Goro, wie die alte. Und weil Eri jetzt wegfliegen muss zu einem ihrer Klienten für 3 Tage und ihre Sekretärin auch noch krank ist, hat sie Ron gebeten, die Katze für 3 Tage aufzubewahren. Also nicht nur aufbewahren, auch füttern und so weiter. Fuck sie, die Schublade ist gut. Ja. genau so. Und die gehen natürlich gleich in die Schule. Das heißt, Koro, scharfsinnig wie er ist, weiß schon, dass er mit der Katze heute erstmal sich beschäftigen darf. Dann bietet er Colin ja auch noch an, russisch blau zu machen heute. Ja, also, ne? Ja. Da musste ich sogar auch mal lachen. Ja, also gut. Es kommt ein echter Klient rein. Der gibt, oder er zeigt Conroe einen geheimen Code, den er in einer SMS, wollte ich schon sagen, aber ist ja eine E-Mail, höchstwahrscheinlich, von der Mitschülerin. Es ist beides in Japan. Wie? Weil die Handynummer ist gleichzeitig eine E-Mail-Adresse, deswegen sind Textnachrichten auch gleichzeitig E-Mails. Ah, jetzt echt? Ja, das ist doch immer das Große, warum die Leute sagen, dass das beides ist, das wusste ich nicht. Ja, man bekommt mit der Handynummer quasi eine E-Mail dazu und das ist dann quasi auch die Handynummer. Ja, voll geil. Okay, genau, dann geht das so weiter. Und Colin ist erstmal noch da, bleibt neugierig. Und der Klient, der erinnert sich dann an ein Buch von einem japanischen Kriminalautor. Genau, geht dann weiter. Und der Klient hat schon den Code einer anderen gezeigt, nämlich jemandem, der den sofort knacken konnte. Das war eine Oberschülerin. Und die sagte ihm, ich zitiere kurz, sie sollten ihre Tochter da nicht reinreden. Ja, gut, mehr hat sie nicht gesagt. Conan, der alte Oberschüler, weiß schon genau Bescheid, was da los ist und fängt plötzlich an, sich mit der Katze einige Vorbereitungen zu treffen in der Detektivmorie. Und genau das, was Colin macht, also er präpariert die Detektivmorie, geht dann zur Schule. Der Klient verabschiedet sich dann auch. Conroe meint dann, ja, ich rufe dann an, wenn ich dann Bescheid weiß, wenn ich den Code geknackt habe. Das geht dann so weiter, dass die Katze anfängt, Hinweise zu geben. Einmal fällt da schön das Englisch-Japanisch-Wörterbuch runter. Die Katze geht an das Handtuch, in dem dann Haare auch aufgefunden sind, werden. An einem Schuh macht sich Goro auch zu schaffen. Und es gibt auch noch eine fehlende Videokassette. Ja, das sind jetzt so Hinweise, die Goro versucht, ebenfalls mit Hilfe der Katze zusammenzufügen. Und das schafft er auch ziemlich gut. Nur am Ende kommt dann Ron zurück und hat dann den Fall oder den Hinweis quasi, oder Sonnenko hat dann den Hinweis quasi sofort gelöst, wusste sofort, was da steht. Brauchte gar nicht wie Corona lange mit einer Katze von Hinweis zu Hinweis in der eigenen Bude dümpeln. Ja, und dann will er auch dann den Klienten anrufen, ihm von der Lösung der Nachricht berichten. Ja, aber er merkt dann, dass die Katze Goro das irgendwie gar nicht will. Und tatsächlich miaut und miaunzt sie da herum. Genau. Und da kommt es dann so weit, dass Conoron dann sagt, ja, ich habe es nicht geschafft, den Fall zu lösen, aber glauben Sie, bei Ihrer Tochter ist alles in Ordnung. Ja, nämlich die Lösung ist, ne, es geht um ein Geschenk, das die Tochter für ihren Vater vorbereiten mag. Und wenn der Vater ja wüsste, was da steht, wüsste sie, dass damit ein Geschenk vorbereitet wird. Der Fall ist, also, er ist nur ganz nett. Es ist ein Zwei-Kapitel-Fall. Mhm. Viel passiert nicht. Das große Rätsel ist im Prinzip, Highschool-Mädels sprechen in so einer halbkodierten Jugendsprache irgendwie und ein alter Mann muss das irgendwie rausfinden. Und ja, wie du gesagt hast, es ist nicht kurz ein Rätsel, was Honoko guckt einmal drauf, weiß es sofort. Shinichi weiß es, kann offensichtlich diesen Mädels-Sprech auch aus irgendwelchen Gründen. Ja, weil er sieht das auch sofort. Ach, als Highschool-Direktiv war er natürlich vor den Mädels in seiner Oberschule nicht zu befürchten. Der kennt all ihre Geheimnisse. Mhm. Hat ja auch genug Fanpost erhalten, ne? Damals. Richtig. Das Wichtigste ist natürlich hier die Einführung von Goro, der natürlich nicht ganz zufällig so heißt. Auch wenn man jetzt... Tatsächlich gibt es ja eine offizielle Erklärung dafür, warum er so heißt. Nämlich weil Goro ist im Japanischen das lautmalerische Wort, wenn etwas rollt. Also wenn du so einen Papierkorb auskippst und da rollen so ein paar Papierkugeln raus, dann ist das Geräusch, was die im Japanischen benutzen, dafür Goro. Und das ist so, weil Goro sich immer so hin und her rollt und mit irgendwelchen Kugeln spielt und so und die rollen dann Goro irgendwie so, aber natürlich ist das nur eine Ausrede. Eigentlich heißt er so, weil es Goro. Genau. Ja, die Geschichte, die jetzt hier dazu fehlt, die Hintergrundgeschichte von Goro, dass eben Gosho Aoyama zu seiner Hochzeit auch eine russische Blaue bekommen hat und er quasi die bekommen hat, die fehlt jetzt hier so ein kleines bisschen, weil das war damals im Vorwort von Band 51 mit drin. Aber gut, das konnte man jetzt hier so schlecht einbauen. Ja. Ein ganz netter kleiner Fall. Goro im Mittelpunkt. Auch wenn er am Ende, wenn er dann wieder glänzt und am Ende denkt er sich so, ach ja, du Katze bist doch eigentlich auch nett. Ah, ich habe meinen Yoko Okno-Sender verpasst, ich erwürge dich. Ja. Und auf einmal ist die Katze wieder, ja. Was ich toll finde an diesem Fall, sind die vielen Gesichtszüge, die Konoro aufzuweisen hat. Er lächelt viel, er ist mal frustriert, weil er den Code nicht so schnell knacken kann. Dann guckt er wieder interessiert, was die Katze so macht. Neugierig, der Katze hinterher. Also, ich bin ja auch ein kleiner Konoro-Fan. Und wenn man das so sieht, ich finde das wunderschön gezeichnet. Und daher, auch deshalb, gefällt mir der Fall sehr, sehr gut. Also ihr müsst euch mal anschauen, wie er so grinst und man so die Zähne sieht vor dem Handy da, wie er das Handy da hält oder so. Da geht mir einfach so, da freue ich mich immer. Ja, man bekommt ja auch einen guten Einblick in Kokoros Gedankenwelt, denn er ist ja meistens, ist ja sehr stark in seine Gedanken vertieft, spricht sehr wenig aus und das gibt ja nochmal so einen inneren Einblick in seine Gedankenstruktur und so weiter und so fort. Also ich finde den Fall auch sehr schön, passt hier auf jeden Fall gut rein. Ja, wenn er nicht drin wäre, hätte er auch nicht unbedingt gefehlt, würde ich sagen. Aber er ist doch, wertet den ganzen Band auf, das kann man auf jeden Fall sagen. Denn der Zweiteiler mit Goro und Kogoro, dieses Zusammenspiel, auch mit Conan im Hintergrund, ist auf jeden Fall sehr schön. Gut. Und dein Name, Kogoro, wo kommt der denn her, Kevin? Ja, genau. Ich heiße nicht Kogoro, aber... Es geht hier, wie schon der Titel sagt, um den Namen von Conoro Mori. Nämlich hat er auch, wie viele Charaktere in Conan, einen Ursprung, einen besonderen Namensursprung. Einmal von Conoro Akechi, eine Romanfigur von Ranpo Edogawa. Conan Edogawa, genau. Da kommt das auch her. Haben wir das auch gleich geklärt. Und dann gibt es auch noch den Maurice Leblanc, also Mori. Ne, Maurice, genau. Und das ist ein Schriftsteller, der Arsène Lupin erschaffen hat. Den Gentleman-Dieb, na? An wen erinnert euch das? Genau. Den hat sich Aoyama als Vorbild genommen für Kaito Kid. Also alles passt irgendwie irgendwo zusammen. Genial. Genau. Ja, ganz hervorragend. Ja. Dachte ich, auch meine nette Information. Und gleichzeitig auch die letzte Information in diesem Band, denn es folgt nur noch eine Akte. Die Akte 10, Erik Hisaki in Nöten. Und diese letzte Akte wird uns jetzt noch Lasse vorstellen. Genau, Eri hat bald Geburtstag, was Kogoro scheinbar vergessen hat. Doch als er Ran und Con losschickt, merken sie anhand der Lostickets und Quittungen in seinem Portemonnaie, ach, könnte er uns hier vielleicht so versteckt durch die Blume anweisen, dass er hier irgendwie mit der Quittung hatte, ist eine teure Halskette gekauft und hier bei der Tombola gibt es eine Reise nach Shizuoka zu gewinnen. Will er etwa für Eris Geburtstag da das Ran für ihn die Reise gewinnt? Naja. Glück, wie sie hat, ne? Ja. Und es klappt tatsächlich. Ein schöner Aufenthalt in Shizuoka in einem Nobelhotel. Holt Ran da raus. Und dazu lädt Ran dann auch gleich Eri ein, die erstmal nicht will, weil sie hat einen Klienten an dem Wochenende. Aber Ran lässt durchscheinen, ah ja, hier, er hat da was gefühlt gekauft und so. Und aber wenn du nicht willst, und dann sagt Eri, ach, ich muss meinen Klienten ja eh in Shizuoka treffen, dann können wir es auch gleich da machen. Was gelogen ist, wie ihre Sekretärin sagt, eigentlich wollte sie doch meinen Klienten in Tokio treffen. Ups. Naja, verlegen wir das Treffen eben mal nach Shizuoka. Wo Eri dann erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem ganzen Anwaltsgedöns, was sie dazu hat. Ihre Klientin schläft betrunken in ihrem Zimmer ein. Die Gegenpartei ist auch irgendwie zwielichtig und der Sohn hängt da auch rum. Dann ist Kuro beim Dinner am Abend nicht, er gibt ihr nicht nur nicht kein Geschenk, gratuliert ihr nicht zum Geburtstag, sondern er ist auch noch extra rüpelhaft zu ihr. Als Eri und Ran, die wirklich schon sehr darauf hinarbeiten, ach, du trägst ja gar nichts um den Hals. Ja, ach, ich habe gar keine Halskette. Zwinker, zwinker. Sagt Kuro dann, ja, kauft ihr auch wie bei einer Katze ein Halsband. Und dann kommt Leri auf ihr Zimmer und dann will sie sich eine Cola aufmachen und die war aber schon geschüttelt und spritzt ihr ins Gesicht und auf die Klamotten und ganz traurig guckt sie dann, ach Eri, das ist ja ein schöner Geburtstag für dich, sarkastisch. Was ich ein sehr starkes Panel finde, wo Eri da so traurig guckt und so sagt so, ja, das war wirklich ein toller Geburtstag. Ran ist damit aber gar nicht glücklich, zerrt Kogoro quasi zu Eris Zimmer und sagt, jetzt machst du das aber richtig, und Kogoro weiß gar nicht, worum es geht. Und klingelt dann nochmal bei Eri und sie kommt zur Tür, gerade aus der Dusche, ach, ein bisschen peinlich. Was aber noch peinlicher ist, ist die Leiche der Klientin auf dem Boden von Eris Zimmer. Was dann natürlich die Polizei in Form von Inspektor Yokomizo auf den Plan ruft, der, was ganz schön ist, jetzt zum ersten Mal die wirkliche Ehefrau von Kogoro trifft. Denn wir hatten ja hier mit dem Fall mit Ruri Ujo auch schon mal einen anderen Aspekt dieses, was es in Con längere Zeit gab, dass Inspektor Yokomizo immer die Frau von Kogoro treffen will und dann immer irgendwelche anderen Frauen, hier in diesem Fall Ruri und ich glaube Shizuka Hattori verwechselte auch für Kogoros Ehefrau in deren Fall, was hier nicht im Band drin ist. Und diese Auflösung des Yokomizo will Kogoros Frau treffen Storyline, das war die wichtigste Storyline in Conan. Die Auflösung haben wir hier quasi auch mit drin. Und natürlich strengt sich Kogoro ganz besonders für den Fall an. Unter anderem übernimmt er auch schon mal die Leibesvisitation von Eri, die komplette. Weil sie stand ja eh nur gerade im Handtuch da. Was Yokomizo auch wieder sagt, sexuelle Belästigung, Herr Mori. Aber nein, wir sind ja verheiratet. dieser Moment, wo Kogoro das so nonchalant erklärt, ja klar, habe ich sie komplett nackt durchsucht. Warum auch nicht? Und Yokomizo ist dann erstmal ganz betroffen. Diesen Fall löst Kogoro auch wieder alleine, wobei ich schon sagen muss, dass er in diesem Fall wirklich sehr, sehr viele Hinweise braucht. Also eigentlich kriegt er in diesem Fall nichts selber gebacken. Da ist wirklich fast keine eigene Schlussfolgerung von Kogoro mehr drin. Auch wenn er wirklich verzweifelt so denkt, ah, ich muss doch die Lösung jetzt rausfinden und gucken. Und Con wieder diesen Moment hat, wo er sagt, ah, dann betäube ich diesmal nicht. Aber im Gegensatz zu Mord und einem Freund hat Kogoro wirklich fast gar nichts gecheckt. Naja. Aber er darf es trotzdem auflösen und kriegt. Am Ende verzeiht Eri ihm sogar, dass er sich ihren Geburtstag eigentlich überhaupt nicht gemerkt hat, sondern es immer mit dem Feiertag gemerkt hat. Doch der Feiertag wurde inzwischen verschoben und deswegen weiß er den Geburtstag nicht mehr richtig. Den selbst Conan weiß, und er hat Eri seit 10 Jahren nicht mehr getroffen, weiß er, woran ihm wichtig ist, Eris Geburtstag, aber der Ehemann weiß ihn nicht. Na toll, aber Kogoro kann trotzdem das Geschenk übergeben und bekommt dafür ein kleines Küsschen. Oh. Doch dann hat er ihr das falsche Geschenk gegeben und Eri ist am Ende trotzdem wieder sauer. Und quasi mit diesem permanenten Zustand der romantischen Missverständnisse in Kogoros Liebesleben beenden wir auch. Das ist doch ein passender Abschluss für den Kogoro Sonderbahn. Ja, der Fall, wieder starker Kogoro-Fokus, wieder mit Eri, diesmal quasi beides kombiniert, diese beiden Aspekte, die wir vorher so getrennt hatten. Einmal Kogoro als Glanzstunde quasi, auch wenn ich gerade eben schon gesagt habe, dass es nur so eingeschränkt ist, und eben was besonders mit Eri dazu. Hier beides in einem Fall, nur leider ist es an sich nicht der stärkste Fall. Der Fall an sich ist so ein bisschen, naja, und da ist schon die Charakterinteraktion und so, reißen da schon viel raus, die natürlich auch sehr wichtig sind für Kogoro. Genau, also auch meiner Meinung nach, der Fall an sich, der ist es nicht wert, hier abgedruckt zu sein. Aber die Interaktion, gerade zwischen Kogoro und Eri, ist natürlich bedeutend. Und auch, ich möchte nochmal zu dem Panel zurückkommen, was du erwähnt hast. Diese Mimik, die Eri da hat, die ist so ausdrucksstark, ich würde mir das auch viel öfter wünschen in der Serie. Einfach dieses, man sieht ihr wirklich, wirklich an, wie traurig sie ist, wie sie aber versucht, mit einem Lächeln über dieses Missgeschick und über diese unglücklichen Umstände hinwegzukommen. Großartig, warum? Also, ich bin ein ganz großer Fan von so, egal, ja. Ja. Ja, das ist eigentlich auch ein recht banaler Fall, so ein typischer Drei-Kapitel-Fall, wie wir ihn so oft haben, Detective Conan. Der große Moment ist ja tatsächlich dieser Eris Geburtstag-Moment, der sich auch durch den kompletten Fall durchzieht, halt mit vom Anfang an, wo das Geschenk quasi entsteht und bis zum Ende dann, wo es halt, ja, den Kuss gibt für Kogoro mit der Auflösung und dem und der Übergabe des Geschenks, das dann leider das Falsche war. Das ist ja wie bei Heiji und Kazuha auch so eine Liebesgeschichte, die nicht so ganz gut funktioniert, wie man sagen kann, wie eigentlich immer in Detective Conan oder so häufig in Detective Conan. Aber ich muss sagen, der Abschluss hier mit dem Kuss und dem Geschenk ist doch relativ schön, wenn man auch bedenkt, dass das den Abschluss des Bandes darstellt und sich diese Eri-Kogoro-Geschichte durch den gesamten Band, naja, fast den gesamten Band zieht, das beginnt ja erst etwas später, aber das ist ja quasi auch ein zentraler Punkt für Kogoro, neben der selbstständigen Falllösung, neben dem schlafenden Kogoro, ist eben auch das Liebesleben mit Eri ja ein zentraler Bestandteil von Kogoro als Charakter. Und ich finde es auch sehr gut, dass das in diesem Fall gut zur Geltung kommt, wo Kogoro ja, wie schon erwähnt wurde, ja keinen großen Glanzmoment hat, auch mit der Liebesbeziehung eigentlich keinen großen Glanzmoment hat, sondern eher einen großen Trauermoment. Aber ja, ich finde den Abschluss sehr gelungen, muss ich sagen. Ja. Vor allem auch, weil Kogoros ultimative Strategie der Liebe ist auch so am Ende, neben dieser ganzen Verwirrung, dieses Ganze mit dem Heben und Senken, dass man Eri erst einmal richtig nerven sollte und dann am Ende ist es noch schöner. Dieser ganze Fail mit seiner Strategie, wie bescheuert das eigentlich ist, bringt auch Kogoros Charakter sehr gut zum Ausdruck. Viel dabei gedacht, aber eigentlich war es vollkommen schwachsinnig. Ja. Gut, ja, dann haben wir hinten noch als Abschluss des Bandes das Impressum, das ja manchmal auch vorne zu finden ist. Wichtig hier vielleicht noch zu erwähnen, aus welchen Bänden die ganzen Kapitel oder die ganzen Akten stammen. Das haben wir immer gar nicht so wirklich dazu gesagt, mittendrin mal erwähnt. Nämlich 1, 4, 9, 17, 27, dann wieder 37, 43, 45, 51 und die 68, also am Ende noch ein etwas größerer Sprung. Das ist eine super Zahl, ne? Die 68. Ja, genau. So in etwa. Das nehmen wir als Lottozahl. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr. Genau. Wenn ihr gewinnt, aufgewacht, Kogoro, das Geld bitte zum Pferderennen anlegen. Ja. Ja, also ein wirklich großes, breites Spektrum abgedeckt an Fällen, aktuellere Fälle nicht mit dabei, das macht aber auch nichts, man kann ja noch was hinten dran hängen. Aufgewacht, Kokoro Returns, Kokoro Sleeps Again. Wie auch immer. Ja, es ist die erste Auflage, der verantwortliche Redakteur ist Steffen Hautog, hier tatsächlich zum letzten Mal als verantwortlicher Redakteur in einem Manga-Band, in einem Sonderband mit dabei. Ja, genau, wir haben auch schon darüber berichtet, Steffen Hautog hat bei Endmod Manga aufgehört und ja, wir wünschen natürlich privat wie beruflich weiterhin alles Gute. Ich denke, ich kann in diesem Zusammenhang auch mit oder für Lasse sprechen. Dankeschön, dass wir erneut die Fälle auswählen durften mit dir, mit euch von Endmod Manga. Dankeschön für die vergangenen Jahre natürlich auch, ne? Also da hat ja viel zusammengespielt, was die Zusendung von Cover, von den vorläufigen wie von den finalen Covern, von den Gewinnspiel-Exemplaren, von Rezensionsexemplaren, von, das kann ich so weiterzählen, bis zum geht nicht mehr, das Interview zum Beispiel oder ja, geht unendlich weiter. Vielen Dank für alles. Es waren aufschlussreiche Jahre. Es waren sehr lustige Jahre. Ich erinnere mich sehr oft und sehr gerne zurück an die E-Mails und auch an die Telefonate, die wir hatten. Die waren schon ziemlich verrückt, ja. Aber im positiven Sinne natürlich. Ja, sehr verrückt. Dankeschön. Es war sehr angenehm mit dir zu arbeiten. Genau, ja. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Auch die Gespräche auf Conventions waren immer sehr aufschlussreich, interessant und vor allem lustig. Hat mir großen Spaß gemacht, auch von meiner Seite. Man hat auf Conventions gesehen, wie viel Spaß er hatte, den Leuten das die Bände zu geben, an denen er mitgearbeitet hat. Natürlich schön für eine Stange Geld, aber natürlich hatte er Spaß dabei. Naja, 6 Euro für diesen Band, das finde ich eigentlich einen guten Preis, um das schon mal vorwegzugreifen. Definitiv. Ja, ab dem nächsten regulären Conan-Band und auch den nächsten Sonderbänden lesen wir dann hier einen anderen Namen als verantwortlichen Redakteur. Ja. Redaktioneller Beitrag stammt von Kevin Damske mal wieder, wie gehabt. Ui. Gestaltung, von wem stammt die, Kevin? Ja, Philly, ne? Ach nee, Claudia V. Fellhauer. Genau, die Koordination von Manuela Rudolf und das war's auch schon an genannten Namen und Personen. Mox ist hier noch zu nennen, für die Gestaltung auch mit dabei. Ja, genau, ihr könnt es auch im Egmont-Shop bestellen oder auch über unseren Amazon Wikishop, diesmal keine Werbung hinten mit dabei, auch ein Novum. Nein. Das ist wahrscheinlich anhand der Seitenzahlen, die ihr Egmont hier herausluxen konntet. Dadurch ist der Band so dick, weniger Werbung dafür, tut aber auch nicht Not, für was soll man Werbung machen? Nö. Andere Konten. Also 528 Seiten Kapitel, 8 Seiten mein redaktioneller Beitrag und inzwischen halt noch diese weißen Seiten mit den Bindestrichfehlern. Oh, genau, also da kommt jeder auf seine Kosten, glaube ich. Ja. Ja, hinten. Ja, war gemein ein bisschen. Ja, aber genau. Ich denke, 528 Seiten in 10 Fällen, in 30 Kapiteln sind eine echt stolze Summe. Und dafür 6 Euro, also da kann man wenig verkehrt machen, außer natürlich, man hat alle Bände, die Philipp schon in Lotto-Manier genannt hat. Ja. Ja, gut, dann braucht man den vielleicht nicht, außer für die Sammlung. Ne? Ja, ich habe ja auch schon gesagt, also ich finde den Sonderband wirklich große Klasse, also die Fallauswahl, lieben Dank an euch beide, ist wirklich sensationell geworden, also wirklich alle wichtigen Kogoro-Fälle mit dabei, mir würde jetzt spontan keiner einfallen, der fehlen würde und auch nach ausgiebiger Recherche und Überlegungsarbeit würde mir wahrscheinlich keiner in den Sinn kommen, der hier irgendwie fehlen könnte. Es sind zwar einige dabei, wo ich sagen würde, naja, aber im Großen und Ganzen haben alle ihre Daseinsberechtigung in diesem Band, auch wenn einige nur hinten und oder vorne mal einen kleinen, größeren Kogoro-Moment haben. Ja, ich finde, die Linie ist hier klar erkennbar. Alles hat mit Kogoro zu tun. Kogoro steht klar im Zentrum dieses Sonderbands, wie es auch sein soll. Nicht wie bei anderen Sonderbänden, wo es auch schon mal der andere Fall war, ohne hier Namen zu nennen. Ja, also kann ich jedem empfehlen, der großer Kogoro-Fan ist. Wie gesagt, der die normalen Bände nicht hat. Aber es liest sich auch alles kompakt, sehr gut, um nochmal in ältere Fälle reinzukommen. Klar, kann man auch über die normale Reihe machen, aber hier hat man alles gebündelt. Sehr schön mit dabei. Ein paar Zusatzinfos von Kevin, die ich auch sehr interessant finde, die sich durch das normale Lesen nicht ergeben, was ja solche Informationen immer auch ergeben sollen. Ja, was will man mehr? 6 Euro kann man kaufen, sollte man kaufen, wenn man Kogoro-Fan ist. Ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Ja, ich bin voreingenommen, aber ich würde sagen, klare Kaufempfehlung. Ja. Dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr so lange, so tapfer hier mit dabei wart. Ich hoffe, dass euch der Podcast auch gefallen hat, dass ihr einige, ja, aufschlussreiche Momente mitnehmen konntet. Vielleicht habt ihr euch jetzt entscheiden können, ob ihr den Band kauft oder nicht, oder noch ein paar andere Eindrücke gewonnen über diesen Band, falls ihr ihn schon habt und ihn schon gelesen habt. Ansonsten verweise ich noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Vorweg möchte ich gerne sagen, dass wir ab sofort auch bei Spotify zu finden sind. Also falls ihr Spotify habt oder gerne Podcasts bei Spotify hört, dort sind wir jetzt auch zu finden. Da könnt ihr uns gerne folgen, abonnieren, wie auch immer man dort sagt, und dort alle bisherigen Podcasts, die es bis heute gibt, hören. Den Link ist connernews.org/Spotify. Wenn ihr wisst, wie man Spotify schreibt, macht ihr nichts falsch. Genau, also folgt uns dort gerne und hört gerne in unsere Podcasts rein, wird uns sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch die Podcasts hören auf unserer Website, connernews.org, oder ihr hört die Podcasts bei iTunes, da sind die auch alle zu finden, oder ihr hört sie auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/connernews, da könnt ihr alle Podcasts auch hören. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Internetpräsenzen, die ich auch nochmal in den Raum stelle, facebook.com/connernews, twitter.com/connernews, instagram.com/connernews, connenwiki.org, connenforum.org. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sonst bitte jetzt. Nein, gut, das war's. Folgt uns bei Spotify. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ach, es wird immer länger. Tschüss. Tschüss.